Die matriarchalen Länder sind Erzeuger von Rohstoffen, die sie der Gefräßigkeit der Ausländer übereignen. Die Frau öffnet sich gänzlich dem Mann, dem Eroberer, wie die Mutter gibt sie ihre Milch ohne Bedenken. Die männlichen Länder besitzen wir, Virtu gleich Tugend. Die Macht des hyperboreischen Vril könnte ihre werden. Der Sozialismus ist der letzte Weg, den das Matriarchat zurücklegt. In Chile hätte sich das Patriarchat durchsetzen können, wenn es nicht wegen jener Frau, jener Hausfrau gewesen wäre, die entdeckt hatte, dass ihre hausfraulichen Pflichten sie nicht befriedigen und ihre Kochtöpfe leer seien. Sie machte die sogenannte Revolution der Kochtöpfe und besiegte den Sozialismus, das Heer zwingend einzugreifen, um ihn für den Konsumismus, den freiheitlichen Wechselkurs und den extremsten individualistischen Kapitalismus einzutauschen, unter dem entscheidenden Einfluss bei allen Beschlüssen der Frau des Militärchefs, der die Macht übernommen hatte. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, die Frau doch. Wenn wir es zulassen, dass sie sich mit der matriarchalen Struktur in der Gesellschaft durchsetzt, werden wir am Ende auch kein Brot mehr haben. Ein anderes Zeichen des Matriarchats ist der Sexualismus. Die männlichen Völker sind keusch und zurückhaltend. Nach jahrelanger Abwesenheit im Ausland entdeckte ich nach meiner Rückkehr eine Reihe sichtbarer Symptome der Verweiblichung in den Gewohnheiten. Zum Beispiel den Begrüßungskuss, den man irgendeiner Frau ohne Unterschied gibt. Vor noch wenigen Jahren gaben sich nur die Frauen bei der Begrüßung einen Kuss. Ein wahrer Mann benimmt sich nicht so. Gewohnheiten wie diese gibt es sonst in keinem anderen Teil der Welt, soviel ich weiß, die in Chile im letzten Jahrzehnt eingeführt wurden, wie ein militärischer Stil, so ein Widersinn. Der Militärchef des chilenischen Staates teilt Begrüßungsküsse an alle Frauen vom Norden bis Süden des nationalen Territoriums aus. 5000 Kilometer anonymer Küsse, multipliziert mal 10 Jahre seiner matriarchalen und konsumistischen Regierung. Die äußerst größte Gefahr wurde erreicht durch die Eingliederung der Frauen in das Heer. Niemals hat weder ein Gote noch ein Araukaner seine Frau wie einen Berufssoldaten des Krieges kämpfen lassen. Nur der Marxist, der Slave, der Mongole, der Russenbastard haben weibliche Bataillone in ihre Streitkräfte eingegliedert. Biologisch gesehen ist die Frau nicht zum Kampf geeignet, noch psychisch in der Lage zu führen oder zu schaffen im Wettbewerb mit dem Mann. Wie unsinnig wäre es, Kühe in der Arena kämpfen zu lassen anstelle der Stiere, sagte de Maillieu. Die matriarchalen Gesellschaften der Gegenwart haben dieser Ungeheuerlichkeit mit Brigaden von Frauen und mörderischen Terroristinnen beigewohnt. Heute würden die Soldaten von Portales, diejenigen, die Teilnehmer der ersten Militärparade am Nationaltag von Chile waren, die seines Bataillons aus dem Grabe aufstehen, wenn sie wüssten, dass jetzt am Tage des Ruhmes des Heers Frauenbataillone marschieren, die in das Heer, die Luftwaffe und Polizei eingegliedert wurden. Wird die Marine folgen? Die Amazonen, die, wie die Eroberer versicherten, von ihnen am Brasilfluss und im Reich der Gaibomilia im Süden Chiles entdeckt worden waren, sollten die Folge des Verschwindens der Atumarunas, der weißen Götter von Amerika, oder der versunkenen Riesen in den geheimen Städten der Anden nach der Katastrophe sein, die den Kontinent der alten Sonne zerstörte. Auf jeden Fall und stets ist es der Mensch, der zuerst körperlich oder geistig versagt. Das Matriarchat, das Amazonentum als kollektives Phänomen, findet seine letzte Ursache in einem genetischen und rassischen Mangel. Dieses Thema des Matriarchats in Chile wurde von mir seit meiner Jugend in meinen Zeitschriften behandelt, in »Das neue Zeitalter« während des Zweiten Weltkriegs und in Artikeln in anderen Zeitungen und Zeitschriften. Verbrauch und Verbrauchen. Die Kuh, die während der 24 Stunden des Tages frisst, der verjudete Nordamerikaner, der Gummi kaut, alles zu kaufen und zu verkaufen, ein wahnsinniger, ständiger Wechsel der Kleidermode, sind nur die sichtbaren Symptome des Matriarchats, eines Übels, das sich schon seit der Zeit vor der Unabhängigkeit entwickelt hat und das in gleichem Maße Chile und die Iberische Halbinsel betrifft. Wir sehen doch, was heute in Spanien mit der sogenannten Enthüllung, der Pornografie, der Lockerung der patriarchalen Sitten, gebilligt vom jüdischen und freimaurerischen Thron des Bourbonen, geschieht. Es ist ein rassisches Übel, eine Folge der rassischen Sünde, die tödliche Involution eines Mestizentums, die Involution einer Involution. Es wurden die Faktoren des Mestizentums in der chilenischen Rasse verändert zugunsten eines Urgo-Finnischen, des Indianers und zulasten des weißen Elements. Das war unvermeidlich tödlich. Die Deutschen, die von Pérez Rosales geholt worden waren, genügten nicht, um dies zu verhindern, denn es stellten sich ihnen die semitischen Einwanderer entgegen, die sich in den neuralgischen Zentren der Information, der Werbung, des Verkehrs, der Erziehung und der Propaganda festgesetzt hatten, einschließlich der von der Hauptstadt aus kontrollierten und zentralisierten Wirtschaft. Diese verteidigen, ohne Gegengewicht vorzunehmen, die Notwendigkeit der Gleichheit und einer umfangreicheren Vermischung auf das letzte Ziel, die Wiedereinführung der Neger in das Land, zusteuernd. Es gibt keinen Fernsehfilm mehr, ohne dass darin ein Neger erscheint, der anscheinend die gleiche Intelligenz und Bedingungen eines Weißen aufweist. Und dies Tag für Tag. Der asiatische, polynesische und mongolische Faktor kommt auf sichtbare und zunehmende Weise im chilenischen Mestizentum an die Oberfläche, auch ohne die Notwendigkeit einer Verstärkung, aus dem Grunde, weil die Schicht mit dem größten indianischen Prozentsatz sich am meisten fortpflanzt und die höheren weißen Kasten sich meistens weniger vermehren. Das ist ein weltweites Phänomen, das in der geschlossenen und isolierten Gesellschaft des Chilenen weniger Zeit benötigte, um sich zu ereignen. Das jetzige Interesse der Chinesen und der Asiaten im Allgemeinen, sich in Chile niederzulassen und Handel zu treiben, wäre somit kein Zufall. Das Blut ruft das Blut. Der Einfluss der gelben Seele äußert sich immer am besten im hemmungslosen Handeln. In Japan, nachdem die Kaste der höheren Rasse der Samurais zerstört und der Krieg verloren war, ist man in einem wahren Wahnsinnstaumel geraten, in einem Amok des Handels, und dieses Volk hat sich in ein Ungeheuer verwandelt, das den Planeten rasend durchläuft, um zu versuchen, mehr und mehr zu verkaufen, Minen, Forst- und Fischereireserven auszubeuten. Die Götter mögen uns von dieser Seuche befreien. In Chile war die finnische Seele verantwortlich für die Ereignisse in diesem Jahrzehnt des Verbrauchs und des Monetarismus. Sie zeigt sich zudem darin, dass sie zunehmend Gefallen findet an der Erosion und an den Wüsten Asiens und Afrikas. Man hat in Chile den Hass auf den Baum und den Wald entdeckt. Denselben Hass, den spanische und baskische Holzhändler mit vorwiegend finnischer Abstammung des vorgotischen Spaniens empfanden, sowie die Neigung zu den Betonwüsten. Es war der Minister Ross Santa Maria, Vorläufer der sogenannten Chicago Boys, der in Santiago diese schreckliche öde Plaza de la Constitución bauen ließ. Er war Spekulant an der internationalen Börse. Dass die Japaner, Chinesen, Vietnamesen, Koreaner kommen möchten und auch in diesen letzten Jahren nach Chile gelangten, um uns in unserer Identität den Gnadenstoß versetzen zu können, ist beinahe verständlich, haben sie doch zudem den Pazifischen Ozean als natürlichen Verkehrsweg. Im Gegenteil, die Hilfe, die wir ihnen zukommen lassen, stellt den letzten und tödlichen Akt eines genetischen und völkischen Selbstmords dar. Dies kann unter dem Vorwand der Ausbeutung unseres mineralischen Reichtums, der Fischreserven und der hydroelektrischen Reserven im Süden des Landes durchgeführt werden. Zusammen mit der Erleichterung für diese Möglichkeiten würden wir ihnen auch die Schleusen unseres Blutstromes öffnen, damit sie den finnischen und melanesischen Faktor zugunsten des einheimischen, mongolisch-indianischen Elements verstärken. Wir sind von tödlichen Gefahren umgeben. Im Norden die rassische Achsel von Peru und Bolivien, wo sich die Schwarzen mit den Chinesen und Weißmestizen paaren, dem Orient durch den Handel immer näher kommend, dem afromulattischen Subkontinent Brasiliens. Nur mit Argentinien und Uruguay, Vielleicht noch mit Paraguay könnten und sollten wir uns immer dann verbinden, wenn im Cono Sur, also im Südkegel, eine rassische eugenische Politik der Adelsgenetik zugunsten des weißen Elements angewandt würde. Nur so könnten wir einen Block für die rassische Verteidigung bilden und den Südpol, heiliges und magisches Geflecht des Planeten, schützen. Sicher ein utopischer Traum bei der jetzigen gegebenen Lage und dem Fortschritt der großen Verschwörung. Alles oder beinahe alles wird bereits vom Feind auf unserem Boden kontrolliert, der niemals unser war. Das darf jedoch kein Hindernis sein, weiter zu kämpfen mit dem Glauben an das Wunder der Hilfe der Riesen aus den Andengipfeln, der weißen Götter. Im Zeitalter der Helden, ohne an die Ergebnisse zu denken, muss man weiterkämpfen bis zum Ende für die Sache dieser Götter, bis zum letzten Atemzug eines Lebens.